mehr. Herrschaften, wissen Sie eigentlich, was die sogenannte Liebe ist? Was? Na, sicher, in Radio singen Sie immer, die Liebe wäre eine Himmelsnacht. Die anderen denken bei den Worten mehr so an schräge Sachen, nicht, was ein Jahr in der Jugend auch vielleicht schon manchmal passiert ist, nicht diesen Sex. Aber ich glaube, dass die Liebe in Wahrheit ein ungeheures Dingens ist. Nicht Wunder, könnte man direkt sagen. Weil man wundert sich doch immer wieder, wo man sich aus Liebe überall hinreißen lässt. Vor allem, wenn Sie unsere Mama kennen täten. Die hat zwar inzwischen ein bisschen abgenommen, mit 12 Pfund ist sie quitt mit diesem neuen Algenpulver. Das muss man so in einem Wasserglas einquirlen, nicht schnell runterschlucken und dann wird das heimlich in Magen zu Sülze. Und ach Junge, da wird einem so übel von, dass man ein Eisbein gar nicht mehr angucken kann, wenn einem nicht schlecht werden möchte. Die Appetitzügelung heißt das wissenschaftlich. Und wie gesagt, 12 Pfund ist es schon weniger wie früher. Aber wenn ich sie fotografieren will, muss ich immer noch Querformat nehmen, für das sie bequemer auf dem Dia passt, wenn ich sie nachher auf ein Bettlaken werfe mit dem Projektor. Ja, rein seelisch betrachtet ist sie meistens sanftmütig, nicht vor allem, wenn wir kein Knies haben. Aber manchmal, da kann die aber, mein lieber Scholli, die gellt mir jetzt noch in den Ohren von heute Nachmittag. Und bloß, weil ich nicht ihren Drang zum Hören ausbaden wollte. Ich meine, dass bei uns Qualm in der Küche war, das wurde ich ja schon gleich gewahr, wie ich zu Haus kam. Kein Essen an Herd, kein Bier an Tisch, nicht mal die Pantoffeln standen an Fernseher, wird sich gehört. So ja, denke ich, erst mal nix sagen, dass ich in Ruhe rauskriegen wollte, was sie hat. Und falls ihr der Elvira zu Ohren gekommen sein sollte, die bei uns in der Kantine als Essensausgabe ist in Zugange mit ihren engen Rock, ja, bitteschön, nicht, das war ein reiner Unfall. Oder, na ja, ein Unfall ist ja meistens schmerzhaft und das war dann nicht direkt, eher sogar ein bisschen angenehm, aber ein Versehen, wollen wir sagen, nicht? Oder Zufall. Nicht, dann könnte ich, ja bitte, dann könnte ich sogar vor Gericht, könnte ich mir in diesem Falle ein Alibi zurechtlegen, nicht? Weil rein versehentlich saß ich so da und hatte die Hände seitlich auf der Bank abgestützt und ja, wie sich jetzt Elvira direkt neben mir hinpflanzte, das muss für den Kollegen wohl so ausgesehen haben, als ob meine linke Hand unter die Elvira ihren Dingens da, wie sagt man, also eben unter die Dame drunter gewesen wäre. Aber sonst ist nix passiert zwischen uns. Nicht mal gekniffen habe ich sie, sondern ruhig abgewartet, bis dass sie wieder aufgestanden ist. Nun ja, also jetzt, ich sag erstmal nix für unser Mama. Ich habe uns stattdessen angeschwiegen. Ich ganz höflich und sie, ja, vorne tat sie noch ganz ruhig. Aber hinten war sie schon am Beben vor lauter Wut. Und dann auf einmal, wie aus der Pistole: Warum hast du mir das verschwiegen? Ich sag, ja, Mama, da ist nix zum Verschweigen. Und außerdem habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, was du meinst. Ah, das wüsste ich sehr wohl, was sie dran. Ich würde ja nicht nur in meine Firma offen drüber geredet, sondern die Frau Ellersiek hättet ihr sogar in Konsum erzählt. Und ich sollte sie nicht für noch dämlicher halten, wie sie sowieso schon wär. Doch sie, also in diesem Moment, da spürte ich doch wie so ein gewisses Grundeis, nicht? Also, oh, Junge, so kriegte ich aber von diesem Grundeis eine ganz trockene Zunge in den Hals. Und um ein Haar hätte ich alles ausgepackt. Ich war schon aufgestanden. Und so als Vorsichtsmaßnahme ein bisschen Richtung Tür. Weil wenn die Frau am Schmeißen fängt, ich meine, das ist ja nicht der Sinn der Ehe, dass man als Mann denn de Brocken am Kopf geballert kriegt. Aber Gott sei Dank hat sie denn noch rechtzeitig die Katze aus dem Sack gelassen. Und zwar gar nicht meine Hand unter die Elvira, sondern dieser Kursus für Lehrlingsausbilder, wo man hinterher diese dörsige Prüfung machen muss. Ja, der Ellersieg hätte sich angemeldet dafür und ich hätte zu Hause nicht ein Wort darüber. Ich sag ja, aber Mama, da brauchst du wirklich keine Angst haben, dass ich bei so einem Käse mitmache. Zweimal in der Woche 3 Stunden abends auf der Schulbank und du hier alleine zu Hause. Und dann passiert vielleicht ein Mord im Fernsehen und du hast keinen für zum Festhalten. Nee, also das kann ich dir nicht antun. Und außerdem sagt ich, wär ich kein Affe. Ich tu ja schon 3 Jahre lang Lehrlinge ausbilden. Was soll ich dafür noch eine Prüfung machen? Ach, aber da ist sie jetzt erst richtig in Fahrt gekommen. Das täte mir überhaupt nichts schaden. Außerdem kriegte ich ein viel schöneres Ansehen in der Firma. Und wenn bei uns die Arbeitsplätze auch mal knapp würden, oder ich wollte mal die Firma wechseln, dann hätte ich mit so einer Prüfung viel bessere Chancen. Nicht all so ein Zeug, ne, war so dran, was der Ellersieg seine Frau auf der Nase gebunden hatte. Und die hatte denn gleich wieder brühwarm da, ne? Ja, vor allem meinte Mama, wenn der Ellersieg die Prüfung machen täte und ich nicht, dann würde seine Frau nachher beim Metzger immer das schönste Kotelett kriegen und auch noch als Erste bedient. Denn der wäre dann ja mehr wie ich, der Ellersieg. Und so Leute würden doch überall mit Puderzucker, ne? Also wenn ich mich nicht freiwillig, sagt sie, dann würde sie eigenhändig bei uns in Betrieb kommen und mit meinem Chef, ne, dass der mich unter Druck setzt. Aber sie, können Sie vorstellen, also das wollte ich doch lieber auch nicht. Ne, nachher macht in der Firma einer eine Bemerkung wegen der Elvira und ja, da habe ich mich eben breitschlagen lassen, dass ich den Kurs und Prüfung kann ich in meine beste Jahre noch mal wieder anfangen mit Schularbeiten. Aber der Haussegen hängt wenigstens wieder gerade. Essen hat sie auch schon gekocht. Bloß ich muss den sauren Apfel jetzt auslöffeln. Ne? Naja, aber hören Sie mal, was tut man als Mann nicht alles aus Liebe zu seiner Frau? Das ist herrlich, ein Wunder. Übrigens, bevor sich der Elvira das nächste Mal neben mich setzt, tu ich bestimmt beide Hände in den Hosentaschen, aber mindestens. Herrschaften, wissen Sie eigentlich, was die sogenannte Liebe ist? Was? Sicher, in Radio singen sie immer, die Liebe wäre eine Himmelsnacht. Die anderen denken bei den Worten mehr so an schräge Sachen. Was einem ja in der Jugend auch vielleicht schon manchmal passiert ist, nicht diesen Sex. Aber ich glaube, dass die Liebe in Wahrheit ein ungeheuert Dingens ist. Nicht Wunder, könnte man direkt sagen. Weil man wundert sich doch immer wieder, wo man sich aus Liebe überall hinreißen lässt. Vor allem, wenn sie unsere Mama kennen täten. Die hat zwar inzwischen ein bisschen abgenommen, die 12 Pfund ist er quitt mit diesem neuen Algenpulver. Das muss man so in einem Wasserglas einquirlen, nicht schnell runterschlucken und dann wird das heimlich in Magen zu Sülze. Und ach Junge, da wird einem so übel von, dass man ein Eisbein gar nicht mehr angucken kann, wenn einem nicht schlecht werden möchte. Die Appetitzügelung heißt das wissenschaftlich. Und wie gesagt, 12 Pfund ist es schon weniger wie früher. Aber wenn ich sie fotografieren will, muss ich immer noch Querformat nehmen, für das sie bequemer auf dem Dia passt, wenn ich sie nachher auf ein Bettlaken werfe mit dem Projektor. Ja, rein seelisch betrachtet ist sie meistens sanftmütig, nicht vor allem, wenn wir kein Knies haben. Aber manchmal, da kann die aber, mein lieber Scholli, die gellt mir jetzt noch in den Ohren von heute Nachmittag. Und bloß, weil ich nicht ihren Drang zum Hören ausbaden wollte. Ich meine,

Also wenn ich mich nicht freiwillig, sagt sie, dann würde sie eigenhändig bei uns in Betrieb kommen und mit meinem Chef, nicht, dass der mich unter Druck setzt. Aber Sie, können Sie vorstellen, also das wollte ich doch lieber auch nicht. Na, nachher macht in der Firma einer eine Bemerkung wegen der Elvira. Und ja, da habe ich mich eben breitschlagen lassen, dass ich den Kurs und Prüfung kann ich in meine beste Jahre noch mal wieder anfangen mit Schularbeiten. Aber der Haussegen hängt wenigstens wieder gerade. Essen hat sie auch schon gekocht. Bloß ich muss den sauren Apfel jetzt auslöffeln. Ne? Naja, aber hören Sie mal, was tut man als Mann nicht alles aus Liebe zu seiner Frau? Das ist ehrlich ein Wunder. Übrigens, bevor sich der Elvira das nächste Mal neben mich setzt, tue ich bestimmt beide Hände in die Hosentaschen, aber mindestens. Ich weiß nicht, ob Sie auch diese Redensart kennen, dass die menschliche Begabung vor allem in Hosenboden sitzt. Und deshalb habe ich mir meinen Anzug extra nochmal angeguckt, bevor ich das erste Mal in diesen Kurs gegangen bin, ob meine Begabung nicht schon ein bisschen blank gescheuert ist im Laufe der Jahre, war aber nicht. Ich habe denn übrigens gleich gemerkt, dass man da gar nicht erst Feiertagsklamotten anziehen muss, als wenn man zum Geburtstag eingeladen wäre. Ach nee, manche kamen sogar in Pullover oder Bluse und Rock, vor allem die Damen. Und sie, da waren vielleicht kurante Mädels bei, mein lieber Scholli. Vor allem die eine, die ist doch die oberste Verkäuferin am alten Marktplatz in dieser Herrenboutique. Das ist so eine ganz vornehme Textilienhandlung mit Musik. Wenn sie da vorne Unterhosen kaufen, kommt hinten Heino aus dem Lautsprecher. Und ach, das war so eine kleine, zierliche, aber mit einer wunderbaren Figur. Ganz schwatte Haare auf ihren Kopf und immer so flott in Schale. Also um die hat es mir richtig leid getan, wie ich die Prüfung bestanden hatte. War ich eigentlich erstmal ganz traurig. Ich hatte mich ja in der Vorlesung selbst, da habe ich mich immer möglichst weit weggesetzt von die, weil der Lehrstoff, oh Junge, du, was die Dozenten da so auf der Pfanne haben. Da muss man sich am Anfang erstmal dran gewöhnen, ganz schön aufpassen. Und wenn man dennoch den Kopf voll Mädchenbeine hat, und vor allem diese knackige Stiefelchen, was die immer anhatte, so ganz eng gingen die Waden hoch. Also mit diesem Lackleder vor Augen hätte ich das Arbeitsrecht bestimmt nicht kapiert. Aber nach der Vorlesung, die hatte nämlich kein Auto, da habe ich sie an Ausgang ganz unauffällig aufgelauert. Also so lange den Schuh zugebunden, bis dass sie endlich vorbeikam. Und da habe ich jetzt zweimal geschafft, dass ich sie in meinen Wagen bis vor der Türe fahren durfte, wo ihr Freund wohnt. Naja, ja, jetzt als staatlich genehmigter Ausbilder, ich meine, da wird man natürlich kein neuer Mensch von, wenn man so eine Prüfung hinter sich hat. Ist auch nicht so, dass einen plötzlich die Kinder auf der Straße grüßen, weil die wissen ja gar nicht, was man inzwischen geleistet hat. Aber rein innerlich gesehen ist eine gut bestandene Prüfung ein viel schöneres Gefühl als umgekehrt. Und wirkt sich auch in Umgang mit die übrige Menschheit aus. Ja, gucken Sie mal, wir hatten doch in Anschluss an eine Prüfung noch so ein kleiner Umtrunk. Da waren die Dozenten mit bei, der Prüfer, denn auch die Kollegen, die den Fernkurs mitgemacht hatten im dritten Fernsehprogramm. Und wie ich danach aus der Kneipe kam, da kam mir ein Besoffener entgegen und fing mich so an anpöbeln. Der kannte mich gar nicht. Aber trotzdem meinte der, oh, ich wäre ein blödes Schwein, ich wäre so dämlich, dass ich mir die Hose mit der Kneifzange, diese ganzen Sprichwörter, nicht Ehrenbeleidigungen, nicht wo man den Mitmenschen normalerweise ein paar an Ballon hauen würde für. Aber ich war jetzt mit meiner Seele so ausbalanciert, ich hab bloß gelacht und den 2 Mark geschenkt. Ich sag, komm hier, da, Trink noch ein auf mich, falls du nicht überläufst. Ja, jetzt im Betrieb selbst, da hat sich eigentlich auch nichts verändert. Meine Lehrlinge, wo ich ja diese ganze Zirkus für veranstaltet hab, die haben da zwar spitz gekriegt, dass ich die Prüfung bestanden hab, aber deshalb haben die nicht ein Kaugummi weniger in den Backen, wenn sie mit mir reden. Und die Haare haben sie auch noch bis über die Schulter. Bloß, ich meine, ganz so kess sind sie nicht mehr wie früher. Aber das ging ja eigentlich schon los, wie der Kurs noch lief. Weil so ein paar Tricks, die der Dozent erzählt hat, die hab ich nächsten Tag gleich immer ausprobiert. So von der Gruppentheorie oder soziales Verhalten. Und da habe ich die richtig am Kreuz gelegt mit meiner neuen Freundlichkeit. Weil die doch ganz sicher waren, ich würde sie anscheißen. Und jetzt sind sie richtig so ein bisschen durcheinander, ob ich noch ihren Feind bin. Die wissen sie nicht mehr genau, wo sie mich piesacken sollen, aber ich weiß inzwischen genau, wie ich ihnen was beibringen kann, ohne zum Piesacken. Und ich meine, das ist ganz angenehm für die Nerven, weil früher war ich doch immer der... Ach, ich meine, rein fachlich haben die schon immer Bauklötzer gestaunt. Ne, wenn sie dran waren, das geht nicht, Herr Techtmeier. Ne, und ich, ein Handgriff, ne, da waren sie aber stille. Ne, aber wenn ich gewahr wurde, wie die hinter meinen Rücken an Tuscheln waren, dann habe ich doch gleich geglaubt, ich hätte was falsch gemacht oder die Hose offen. Aber jetzt lässt mich das richtig kalt, weil wie ein Lehrling sich fühlt, das weiß ich inzwischen ja besser als wie er. Ne? Früher habe ich noch stundenlang heimlich am Klo gesessen, bis da zwei gleichzeitig kamen und die Mördergrube ihres Herzens mal richtig ausschiffen taten, nicht was sie von mir dächten. Und dann hat er mir aber den Appetit verschlagen. Ja, jetzt merke ich, wie die merken, was ich alles merke. Und das merkt unser Mama wieder an meine Nerven. Aber sonst, wie gesagt, hat sich im Betrieb durch die Prüfung eigentlich nichts geändert. Außer unseren Chef. Wenn der jetzt Lehrlingsprobleme hat, dann kommt er so ganz diskret, entweder zu den Ellersieg oder zu mir. Sagt er, wie sind eigentlich Ihre arbeitsrechtliche Erfahrungen? Darf ein Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr schwanger werden oder nicht? Ich sag, hängt davon ab, ne, ob männlich oder weiblich. Weil wenn er weiblich ist, fällt er ja rein ausbildungsmäßig auch unter den Mutterschutz. Und das gibt ja schon viele unter den Mutterschutz gefallene Mädchen, die da ja... Also, je nachdem, sag ich so. Ja, denn tut der Alte zwar immer, als ob er das längst gewusst hätte, aber ich sehe ganz deutlich, wie der sich ärgert, dass er nicht auch unseren Kurs mitgemacht hat. Na, ja, wie gesagt, sonst hat sich durch die Prüfung nichts verändert in meinem Leben, außer der Einladungen, so untereinander. Weil da waren ja Kollegen aus dem Brauereiwesen, Lebensmittelbranche, so eine Heizungsfirma, nicht sogar Stadtverwaltung. Und alle hatten wir ein Problem gemeinsam. Keinen vernünftigen Nachwuchs im Betrieb und stattdem nur Lehrlinge. Aber man lernt eben Kollegen kennen bei sowas und ist doch immer sehr interessant, wo die auch ihre Schwierigkeiten haben mit den Lehrlingen. Und das wollen wir nochmal privat, nicht? Wollen wir das nochmal... Da so ein bisschen ausschaukeln. Da haben wir ein ehemaligen Treffen ausgemacht für unseren Kurs, ne, genau ein Jahr nach dem Prüfungstag in dieselbe Kneipe. Und sie, wenn denn durch Zufall die kleine Schwatte mit den Lederstiefeln wieder neben mir sitzt, dann hat sich der Sieg des Hosenbodens für mich ehrlich gelohnt. Weil Ausbildung der Ausbilder, das hört sich schön an, ist gar nicht so leicht. Aber wenn man das geschafft hat, dann möchte man mit sich von vorher auch nicht mehr tauschen. Ehrlich. Ja, ich bin ja jetzt in so einem Tanzkurs, nicht? Und das geht vom Personalrat aus für fortgeschrittene Eheleute. alles und ist richtig ein Tanzlehrer, nicht? Der kommt zweimal der Woche oben aus dem Münsterland oder Sauerland, wo er da weg ist. Der kommt da so mit seinem Moped angejuckelt und bringt dann jedes Mal auch diese ganze feine Anstandsregel mit. Aber sieh, also der Mann ist klasse. Nicht, den müssten Sie mal erleben, wenn der dann so mit seinem feinen Benehmen loslegt. Ich sag, da passt mir ja auf, ihr alte Heinis. Ihr kommt mir noch lange nicht am Tanzen. Hier, jetzt wird mal erst der ganze Anstand da schön alles eingetrichtert. Ja, der hat den Ehrgeiz und will das erreichen, dass hinterher von uns sich jeder so benehmen kann. Also, wollen wir sagen, dass kein Mensch merkt, was los ist. Und nun meint er aber, die größte Gefahren wären ja bei diese vornehme Tischmanieren in gehobene Bevölkerung. Ach Junge, was da für Gefahren lauern, dass man bald gar keinen Appetit mehr hat. Da bitte, jetzt stellen Sie mal vor, Sie wären ein vornehmer Mensch und dazu zum Mittagessen eingeladen. Ja, jetzt denken doch die meisten, das genügt, wenn man da hinmarschiert, nicht immer kurze Wampe vollschlägt. Ja, mein lieber Scholli, denkste, nicht, da ist doch schon die erste Gefahr, wenn man ankommt hinter der Tür das Dienstmädchen. Ich sag, der Tanzlehrer, das dürfte man auf keinen Fall, dass man die etwa gleich unterm Kinn kitzelt, nicht, oder dass man sie erstmal anständig in ihren Dingen da so reinkneift. Ja, nee, sagt er, das wäre doch wohl nicht fein genug. Und könnte ja auch sein, dass der Hausherr in der Ecke steht, dass der vielleicht nicht mal gerne sieht, nicht, weil er selber mit die Kleine irgendwie da was vorhätte. Und deshalb sagt man anständig, wie sie das gehört, guten Tag, Fräulein, würden Sie denn einmal die Dame des Hauses Bescheid sagen, ich wär da, alles. Ja, und dann nimmt dann das Dienstmädchen, tut dann in eine gute Stube und dann geht das schon mit der Hausfrau los. Nun, sagt der Tanzlehrer, das könnte nie verkehrt sein, wenn man die Damen erstmal ein bisschen was Freundliches sagte, so ein paar weibliche Schmeicheleien davon stapel lässt. Da kann man vielleicht sagen, ah, wunderbar, heute haben sie die Haare aber viel schöner gefärbt wie's letztes Mal. Und überhaupt sind noch gar nicht mehr so dick wie damals. Jo, guck mal, der Pickel am Kinn ist ja bald weggeblasen. Na, das sind natürlich Sachen, was die Hausfrau gerne hört. Aber er meint, schlimm wäret jetzt wieder mit den Blumen. Weil wenn einer ankommt mit rote Rosen bei die Dame des Hauses, wär schon Feierabend. Nicht könnte sein, dass der Hausherr aus Eifersucht, nicht, dass der einen noch die Treppe runterschmeißt. Und zwar, weil rote Rosen dürfte man die Dame des Hauses nur mitbringen als ein Zeichen, dass man schon irgendwie richtig was mit ihr gehabt hätte. Und wenn das nicht stimmt, nicht, ist klar, dass dann der Hausherr böse wird. Naja, deshalb sagt er, wäre vielleicht am besten dieser goldene Mittelweg, dass man vielleicht so einen bunten Feldblumenstrauß, aber, ja nee, da kann schon wieder sein, dass sie sagen, man wäre ein schrappigen Hund, ich hätte vielleicht nichts anlegen wollen oder hätte sogar selber gepflückt am Bahndamm. Naja, da meint er, müsste man es dann doch wohl den Fingerspitzengefühl da, nicht, also, wie soll ich sagen, nicht, also, dass es dann das Fingerspitzengefühl da, wie gesagt, nicht, da dann die Sache da schon mal gerade biegt. Naja, aber inzwischen sind jetzt auch der andere Gäste eingetrudelt und geht das mit diese vornehme Tischmanieren los. Jetzt kriege ich erstmal eine Dame angewiesen und zwar rechts von mir. Die ist meine Tischdame. Links, die geht mir nichts an, nicht, da brauche ich auch eigentlich gar nicht hingucken, aber rechts, die, wie gesagt, bin ich jetzt für zuständig. Und muss ich sie erstmal schön den Stuhl unter ihren Dingen, also dass sie da schön am Sitzen kommt. Nicht denn beim Mittagessen gucken, ob sie auch was am Teller hat. Nicht schon mal so die Kartoffeln rüberschieben. Vielleicht auch so Witz erzählen, bisschen plaudern, diese Sachen. Aber der Tanzlehrer sagt, bei all dem weiß man ja jetzt immer noch nicht, was die Mackers an am Teller tun. Und da wären der größte Gefahren bei diesem Meeresungeheuer. Nicht so Austern, Hummern, Tintenfische. Ach Junge, du, da gibt manchmal sogar extra Bestecke für. Aber er sagt, das wäre gar nicht nötig, dass man all die Sitten auswendig weiß. wenn man da nur nicht am Mund gefallen wäre. Und wenn die mir jetzt meinetwegen da mal so einen Hummer bei mir am Teller packen, ja, wenn ich nicht Bescheid weiß, dann kann ich mich vielleicht rausreden. Nicht sage ich, ach, das ist aber ein Ding. Nee, unser Oma ist doch damals so mit Fischvergiftung zugrunde gegangen, nicht? Und sagt man wegen dieser Pietät, aber jetzt auch mit so ein Tier nichts mehr zu tun haben will. Ja, Schweinefleisch, sagt man, oh, wer weiß, vielleicht sind gerade heute wieder von diesen Trichinen drin, nicht, dass die da richtig einen Betriebsausflug machen, nicht, Geflügel, sagt man, man hätte selber Brieftaube, den Kanarienvogel, die gucken einen immer so vertrauenswürdig an, die Tierkes, dass man das einfach nicht überm Herzen bringt. Ja, Weinbergschnecken, nicht, ist klar, ist man sowieso fies für, nicht, aber so könnte man das ausbalancieren, dass nur noch Speisen überbleiben, wo nichts passiert. Nicht so Spinat und Kartoffelpüree, nicht Rotkohl und Sauerkraut. Ja, ne, siehste, Sauerkraut kann schon wieder sein, wenn sie Mettwurst beitun, dass das da in der Luft. Nicht, hier der Otto Flöttmann, nicht, anderen Samstag bei uns in der Imbissstube am Bahnhof, nicht, eher so mit Schmackes in der Currywurst rein. Und aber die Dame neben ihn den ganzen Frack bekleckert. Oh, Junge, du, der konnte noch froh sein, dass die den nicht zum Krüppel geschlagen hat. Na, deshalb, der Tanzlehrer meint, also wenn sowas passiert, meinst, wenn ich jetzt mal sogar ein Rotweinglas umkippe, nicht, und die Tischdame alles voll, sagt er, machen die Deutschen meistens den Fehler, dass sie dann loslegen. Ach, Junge, das ist aber ein Ding. Nee, das tut mir ja so leid. Und er sagt, das wäre falsch. Nicht, sondern man müsste dann diese Überlegenheit von den Engländern. Nicht, dass man also da sich gar nichts von annimmt. Nicht, und dass man zeigt, dass man über die Dingen steht. Nicht, und dadurch hat man diese Souveränität. Nicht, und guckt vielleicht in eine ganz andere Ecke. Nicht, und macht, als wäre das Glas eben nicht umgekippt. Nicht, und dadurch, wie gesagt, wäre man dann richtig schön wie so ein Engländer. Ja, jetzt nächste Stunde sollen wir mal überlegen, diese feine Sitten beim Nachtisch. Ich sagte, hier bitte, mal angenommen den Kirschkompott, dass sie noch die Steine drin haben. Ja, das sind natürlich Probleme. Ich meine, am Teppich, es kann sein, dass der Gastgeber, dass die da so einen wertvollen Persianer. Und das will man die Leute ja nicht antun, gleich beim ersten Mal. Ja, meine paar Kirschkerne könnte man schließlich selber runterschlucken. Aber, ah ne, wenn einer Last hat mit dem Magen, ist das auch nicht richtig. Ich sag schon, wenn gar nicht anders geht, nicht, sagt man auf einmal, ach Junge, da hat der Kronleuchter. Nicht, und wenn die so angsterfüllt darauf gucken, nicht, denken, das Ding kommt runter. In diesen unbewachten Augenblick kann man dann die Kirschkerne schön, also, weiß ich auch nicht, in eine Blumenvase, nicht, oder schon mal bei die Tischdame am Teller, nicht, vielleicht in eine eigene Hosentasche, nicht, aber dann ist man natürlich fein raus. Nicht, hinterher muss man sagen, auch mit den Kronleuchter, das wäre nur mal so ein Witz gewesen, da sollten sie sich nichts mehr denken, nicht, aber dann hat man sie schön aus der Schlinge gezogen. Aber sie mit diesem ganzen Benehmen und Anstand in bessere Kreise, Junge, du, das ist vielleicht ein Ding. Also ehrlich, ich sage, wie es ist, jo. Mann, oh Mann, du. Komm, Karlchen, tu mal eben die Oma den Knopf im Ohr. Jo, die hat ihren elektrischen Hörer nämlich schon wieder auf Funkstille. Ja, die soll aufpassen jetzt. Junge, sonst kann ich so nachher alles wieder extra vorkauen, was ich jetzt von mir geben werde. Elsbeth, jo, nix, komm, nein, lass den Pudding noch draußen, bis ich fertig bin mit meiner Rede. Junge, so laut wie die hier am Futtern sind, da müsste ich mir ja die Lunge aus dem Hals brüllen. Also, komm, jetzt, Herrschaften, Ruhe, Ruhe, ja, bleib sitzen, Heinrich, jetzt wird hier nicht dauernd am Klo gerannt, sondern mal hier, was ist? Ja, ne, ich hab auch Sekt getrunken. Vielleicht mehr wie du mit deiner Sextanerblase. Komm also, wie gesagt, Ruhe! Werte Familie Techtmeier, einschließlich meiner selbst, ich vor allem aber unser liebes Brautpaar. Also du, liebe Claudia, und auch dein Bekannter, nicht, oder deinen ehemaligen Bekannten, nicht, der mit den heutigen Tagen ist ja unseren Hans Günther mitten in uns reingetreten, also in den Kreis der Familie. Und wie immer, wenn sich der Familie Techtmeier an diesen Ausziehtisch versammelt, mit dem Küchentisch unten quergestellt, nicht so hat auch heute das Schicksal wieder mal reingehauen, oder zugeschlagen und einen aus unserer Mitte gerissen, nämlich du, Claudia. Das hat dir der Standesbeamte ja schon schriftlich, dass du jetzt unseren Namen gegen ein goldenes Ringlein eingetauscht hast. Nicht zwar nur 333er, aber komm, unterschrieben ist unterschrieben. Und deshalb möchte ich jetzt, bevor ihr zwei da, also, ja, hör mal, wann ist das? 8:30, wollen wir Stickum verduften, ne? Ja, ist klar. Ihr könnt den ganz unauffällig in eine Brautgemächer zurückziehen. Hans Günther, der Schlüssel steckt schon innen. Nicht nur, wenn du umschließen tust, nicht, dass du dann der Tür so ein bisschen anhebst an der Klinke, nicht, sonst klemmt die. Nicht, die Claudia weiß ja, wo das Licht ausgeht. Und das Fenster haben wir eben noch zugemacht, für dass die Betten nicht so klamm werden wegen dem Nebel. Nicht, aber das könnt ihr auch wieder aufmachen, wenn euch später zu warm wird. Nicht, und wenn ihr sonst noch Fragen habt, wir feiern ja noch länger hier unten, also da ist immer jemand für euch da. Jo, aber jetzt möchte ich eure Hochzeitsnacht nicht verstreichen lassen, ohne euch meinen Senf mit auf den Weg zu geben. Denn, liebes Brautpaar, die Nacht ist kurz, doch ewig währt die Ehe, wie es schon bei den Dichtern heißt. Nicht, die Liebe ist zwar eine Himmelsmacht, und unser Claudia mit ihrer 130 Pfund ist ja auch noch eine ganz knackige Jungfer. Aber wenn du nach deiner Mutter schlägst, Claudia, nicht, kann sein, dass du dann aber ganz schnell deine 160, 170, nicht, oder da 2 Zentner auf den Rippen hast. Nicht, und denn, lieber Hans Günther, dann möchte man sich manchmal, oh Junge, du, dann beginnt die Zeit der Anfechtung, nicht, dass man sich zum Beispiel selber so Schimpfwörter an den Kopf schmeißt, nicht, du Idiot, sagt man sich, das hättest du doch damals schon sehen können. Die dicke Beine standen dir doch schon als Teenager in Gesicht geschrieben. Und dann geht man mal in der Wirtschaft für so ein Bier zum Trinken. Da steht dann so eine Kellnerin mit ihrer angemalten Backen rum. Eine ganz schlanke Figur. Schön was auf, naja, Dinges, wisst ihr ja Bescheid. Keine Kittelschürze und alles. Ja, Hans Günther, komm, jetzt bist du am Grinsen. Nicht, weil du denkst, dass die Claudia bei ihrer Jochurtfresserei bleibt. Nicht, aber warte mal ab. Nicht, du wirst an mich denken, wenn ihr in eure Wohnung zieht. Wir wollen zwar nicht hoffen, aber könnte doch sein, dass das Mädel aber ganz schön über seine Ufer tritt. Und dann erst, liebes Brautpaar, kommt die Bewährung. Nicht, was der Pastor vorhin so schön ausgedrückt hat. Und da möchte ich dir, lieben Hans Günther, doch den guten Rat mitgeben, dass du nicht den gleichen Blödsinn machst wie der Siegfried Kafensky, wenn es soweit ist. Nicht, weil der wollte ja seine Frau umbringen. Und zwar richtig, nicht, also hier, dass da gar nicht mehr, wie gesagt, ne? Und hat er auch schon ganz offen gesagt, die Glut der Liebe in seinen Herzen, also da wäre nichts mehr mit los, nicht? Sie wären nur noch am Meckern, seine Olle. Nicht, und seine Scheidung hat er sich erkundigt. Die billigste Ausführung wird immer noch ein paar tausend Mark kosten. Nicht, selbst wenn man einen ganz dusseligen Anwalt nimmt, wäre das trotzdem noch zu teuer. Nicht, und deshalb hat er denn jeden Fernsehkrimi immer schön aufgepasst, bis er ein Rezept gefunden hatte. Nicht, und sagt er so, nicht, die schönste Lösung ist der perfekte Unfall. Nicht, also, dass das passiert, wenn man nicht zu Hause ist, nicht, muss man nur hinterher so ganz erschrocken sein. Nicht, dass man sagt, ja, wieso ist sie denn tot jetzt? Nicht, die hat doch vorhin noch gelebt. Nicht, als wenn man das gar nicht fassen könnte. Nicht, und dann würde einen dieser Kommissar Trimmel, nicht, oder wer da kommt, der würde einen dann sogar noch sein Beileid ausdrücken. Junge, da. Naja, pass auf, jetzt eines Tages, nicht, wie seine Alte so mit einem Mittagsschläfchen zugange war, nicht, er den Gasherd auf Stufe 1 gedreht, aber nicht angezündet, nicht denn noch das Drehknöpfchen schön mit dem Topplappen abgerieben, wegen der Fingerabdrücke, Tür zu und ab zum Fußball. Nicht, war Schalke gegen Borussia den Tag. Ja, jetzt stand er neben mir und hat gar nicht so am Spiel geguckt, sondern sagt er, oh, pass auf, gleich kommt eine Platzdurchsage. Herr Kafensky wird wegen ein dringender Familienunfall sofort nach Hause gebeten. Nicht, aber wie bei Halbzeit noch immer nichts war, nicht, da ist er dann selber wieder los. Nicht? Und was soll ich euch sagen? Die Alte hatte natürlich alles spitz gekriegt. Nicht? Und wie er mit seinem Trauergesicht durch die Tür kam, die ist er gleich mit Nudelholz auf ihm los. Und seitdem erzählt sie in der ganzen Siedlung rum, was ihr Mann für ein Armleuchter wäre. Nicht? Der wäre so bescheuert, dass er noch nicht mal wüsste, wie ungefährlich das Gas ist. Weil wir doch jetzt dieses Erdgas haben. Nicht? Und das ist ja überhaupt nicht mehr giftig, sondern im Gegenteil. Da kann man sich nicht mal aus Versehen was mit antun und ist also zur Scheidung völlig ungeeignet. Nicht? Und überhaupt in den Ofen, nicht von dem Erdgas, da ist auch ein thermoelektrische Dingens, also so Zündsicherung, sagen sie dafür. Nicht? Und da kann das Gas gar nicht raus, wenn nicht auch Feuer dabei ist. Also nur wenn es an ist, dann kann es raus. Jo, also deshalb, Hans-Günther, wenn die Stunde der Bewährung auch in euren Leben mal kommt, nicht diese Tour kannst du dir gleich sparen. Und darauf, ihr Lieben, wollen wir jetzt, glaube ich, unsere Gläser erheben, hübsch an Stiel anfassen, das klingelt besser, wie es sich gehört. Nicht? Und also denn alles Übliche, nicht? Alles Gute, Prost, jo, jo, ne?